Eine erste Begrüßung von Mark Berube. Hello war das von seiner aktuellen Platte. Wir werden noch mehr davon hören, von dieser CD June in Siberia. Heute Nacht hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Mittwochabend oder Mittwochnacht besser gesagt. Morgen am Donnerstag starten neue Filme in den Kinos. Zwei wollen wir vorstellen mit Anke Lewicke. Schönen guten Abend. Guten Abend. Über Total Recall sollten wir reden und ein Remake steht an. Ist ja nicht so, dass wir davon nicht genug hätten. Neue Filme, die auf alten Vorlagen beruhen. Total Recall also diesmal, die totale Erinnerung. Es ging ja im Original von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1990 um das Einpflanzen von falscher Erinnerung in den Kopf eines Menschen. Und nun also mit Colin Farrell in der Hauptrolle und dem Regisseur Leen Wiseman. Ich muss es kurz machen, die können hier jede Sekunde auftauchen. Du wirst das nur schwer glauben können. Aber du bist nicht der, der du jetzt zu sein glaubst. Wenn du dir das hier ansiehst, heißt das, dass ich nicht entkommen konnte. Das heißt, dass sie es geschafft haben, dir einen neuen Namen zu geben, eine neue Identität und neue Erinnerungen. Von A bis Z, alles neu. Darum geht es also, um eine neue Erinnerung, das künstliche Einpflanzen einer falschen Erinnerung in den Kopf eines Menschen. Jetzt also mit Regisseur Wiseman und seinem Remake Colin Farrell. Was ist denn hier anders als im Original? Was hier anders ist, ist einmal, dass bei Paul Verhoeven die Handlung dann ja abgehoben ist Richtung Mars. Hier bleiben wir auf der Erde, wir bleiben in der nahen Zukunft, aber auf einer Erde, wo ein sogenannter C-Krieg stattgefunden hat. Und das heißt, es gibt nur noch zwei Plätze auf der Welt, wo man leben kann. Der eine Platz nennt sich Großbritannien nach wie vor. Dort leben eigentlich die reichen Leute. Und durch einen Aufzug durchs Erdinnere, der nur 16 Minuten braucht, kann man dann den anderen Platz erreichen. Und dort wohnt dann die breite Masse, die natürlich auch viel ärmer ist. Und dort wohnt auch der von Colin Farrell gespielte Held. Also plötzlich ein Sozialdrama. Ein Sozialdrama, es ist ein anderes Setting, aber das eigentlich Spannende an dem Film ist ja eben das Thema, was macht den Menschen aus? Das ist ja die Erinnerung und das Ganze, die Geschichte geht ja auf eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick zurück und das ist ja wie ein roter Faden in seinem Film. Also es geht ja auch im Blade Runner, was macht den Menschen aus? Und das ist ja eigentlich eine ganz hochphilosophische Frage und bei Paul Verhoeven konnte man ja wirklich mit Arnold Schwarzenegger dem Gedächtnis bei der Arbeit zuschauen. Bin ich jetzt ein anderer? Was ist mit mir passiert? Aber hier geht das im Grunde alles doch durch eine Actionhandlung baden. Das eigentlich spannende philosophische Thema gerät mehr und mehr in den Hintergrund. Und die Action in diesem Science-Fiction-Film, ich meine, so eine Action ist ja auch Teil der Ausstattung. Science-Fiction-Filme sind auch Ausstattungsfilme. Wie sieht der Film denn aus? Ist er wenigstens optisch überzeugend? Nee, überhaupt nicht. Und zwar, ich glaube, der war unheimlich teuer. Also man könnte sagen, das ist wirklich ein Production Design. Boah, das ist richtig angeberisch. Also da werden auch lauter andere Filme zitiert. Also die Polizisten sehen aus wie Robocop und die ganze Welt, die Großstadt ist so wie bei Blade Runner. Und man fühlt sich auch an Minority Report erinnert, wenn Colin Farrell so, wenn die Hand zum Handy wird. Aber trotzdem gibt es eigentlich, weil keine Idee da ist, gibt es keine Vision von der neuen Welt. Also es bleibt alles nur so Kulisse und Schauwert. Und da war Paul Verhoeven auch viel spannender. Also da erinnere ich mich noch immer an die Szene, da spielte ja seine falsche Frau Sharon Stone, die damals noch unbekannt war. Und die hat dann so einen virtuellen Tennispartner. Und da war man auf einmal viel mehr mit so Details in dieser Welt drin. Aber hier wird nur geprotzt. Und im Grunde ist das Ganze wirklich eine 90 Minuten lange Actionjagd mit richtig billiger Musik und so ein Dauergeballere, dass ich mir eigentlich am liebsten die Ohren zugehalten hätte und am liebsten vielleicht auch noch die Augen zugemacht hätte und mich dann gefragt, was ist denn tatsächlich, wenn meine Erinnerung nicht meine Erinnerung ist, wenn die implantiert ist, wenn ich hier in einem ganz anderen Film sitze, den ich eigentlich gar nicht sehen möchte. Also ein enttäuschendes Remake von Total Recall in der Regie von Leen Wiseman mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Und Film 2, über den wir reden wollen, ist eine Dokumentation über einen Regisseur, der ganz sicher Filmgeschichte geschrieben hat, aber in den letzten Jahren vor allem wegen eines Gerichtsverfahrens in den Schlagzeilen war. Roman Polanski, eingeholt von dem, was man ihm davor geworfen hat, nämlich Sex mit Minderjährigen. Dabei denkt man ja, ich meine, was für ein Leben, was für Entbehrungen hinter ihm liegen. Seine Mutter wurde im KZ ermordet, seine schwangere Frau von einer Sekte ermordet. Wie viel kann man da ertragen? Was für ein Roman Polanski zeigt dieser Film? Ja, das ist ein Interviewfilm, der spannenderweise genau dann entstanden ist, als er unter Hausarrest war. Interviewt wurde er von seinem Freund und dem Produzenten Andrew Braunberger. Also man spürt, dass die beiden sich kennen und man lernt einen unheimlich interessanten Geschichtenerzähler kennen. Also er kann sehr bildhaft erzählen, Roman Polanski. Und wenn es dann eben um die Zeit im Ghetto geht und er sich daran erinnert, wie eine alte Frau von einem SS-Mann erschossen wurde, dann spürt man, das ist immer noch Gegenwart. Das kann nie Geschichte werden. Also das Traumata ist einfach da. Und dadurch wird der Film eben auch nie langweilig, weil man ihm sehr gerne zuhört. Dazu wird noch Archivmaterial eingeblendet. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Und natürlich geht es in dem Film auch darum, wie ist eben das Verhältnis zwischen Künstler und der eigenen Biografie. Also es gibt viele Ausschnitte aus Der Pianist. Und da hätte ich mir den Film vielleicht noch ein bisschen filmkundlicher gewünscht. Also dass man, ich meine, bei Polanski geht es ja immer um Paranoia, Klaustrophobie, Der Mieter, Ekel, dass man das auch vielleicht hätte nochmal als Beispiele hinzugezogen. Das tut der Film nicht. Er bleibt dann sehr bei der Person von Roman Polanski. Aber wie gesagt, es sind zwei sprechende Köpfe, die trotzdem nicht langweilig sind. Eine Dokumentation von Laurent Bousserot. Roman Polanski, a film memoir, also eine Dokumentation über den Regisseur, eine Empfehlung und abgeraten hat, so glaube ich, kann man es formulieren, Anke Lewicke von dem Remake von Total Recall von Len Wiseman. Hier die Filme vorgestellt bei Fazit der Kultur vom Tage. Und das ist wieder Musik von Mark Barrowby.